Jüngst gab die russische Gruppe für Solidarität mit der DVJK eine Erklärung und die britische Songun Politikstudentengesellschaft, die britische Zuze-Ideologie-Studentengruppe, die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft und das britische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und das schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das schweizerische Korea-Komitee und die schweizerische Zuze-Ideologie-Studentengruppe jeweils eine gemeinsame Erklärung ab. Darin gratulierten sie der DVJK zum erfolgreichen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Bukguk-Song-2.